Natürlich hat das Jobcenter mit Europa zu tun. Wegen dem Recht auf Freizügigkeit? Und wegen der Gleichbehandlung. Weil da alle so kommen könnten und einfach... Ja, was, dieselben Chancen haben? Klar, grundsätzlich haben alle Mitgliedstaaten der EU Richtlinien zur Freizügigkeit und zur Gleichbehandlung von EU-Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt. Aber das ist ja ein riesiges Unterfangen. Stell dir vor, 650 Millionen Menschen, die plötzlich frei rumreisen können. Das klingt ein bisschen unheimlich. Ja, aber so plötzlich ist das gar nicht. Denn Menschen sind immer gereist, um etwas Neues zu entdecken oder bessere Lebensbedingungen zu finden. Staaten können da natürlich versuchen, sie daran zu hindern oder sie zu kontrollieren oder auch zu fördern. Aber meistens versuchen sie alles drei gleichzeitig. Wie versuchen? Ja, wie gesagt, Menschen werden immer reisen. Zum Glück setzt sich die EU zum Ziel, das zu fördern. Die Mitgliedstaaten sehen darin auch eine Chance, nämlich, dass sich Menschen, Familien, Gemeinschaften und Kulturen besser kennenlernen und bestenfalls tiefer verbinden. Das ist dann die europäische Integration. Aber wie wird es denn gefördert? Ja, wenn ich einen Job irgendwo in der EU finde, kann ich mich dort niederlassen. Aber kann ich dann einfach irgendwo hin, auch ohne Arbeit, und werde ich dann auch unterstützt? Okay, nein, nicht wirklich. Nur unter bestimmten Voraussetzungen. Also sagen wir mal, fördern und kontrollieren. Und was hat das mit dem Jobcenter zu tun? Diese gemeinsamen Richtlinien, die müssen ja irgendwie umgesetzt werden. Und das passiert in jedem Staat anders. Das Jobcenter ist das Arbeitsamt in Deutschland. Genau. Und damit ist dieses Amt mit der Freizügigkeit von Unionsarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eben oft beschäftigt. Vor allem auch mit der Frage der Gleichbehandlung der deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Dass sie dieselben Rechte haben? Vor allem in welcher Situation sie dieselben Rechte haben. Denn die Richtlinien müssen so umgesetzt werden, dass sie sich den realen Lebenslagen von Menschen anpassen. Und einzelne Schicksale werfen eben Fragen auf, die im jeweiligen Land nicht alleine beantwortet werden können. Und hier muss dann der Europäische Gerichtshof entscheiden. Vom Jobcenter zum Europäischen Gerichtshof? Ja, in den letzten Jahren gab es gleich mehrere solche Fälle, bei denen das so war. Zum Beispiel in Leipzig, Berlin und Krefeld. Das Jobcenter hatte in den Fällen eine Entscheidung getroffen, gegen die sich die Betroffenen vor Gericht dann gewehrt haben. Und weil diese Betroffenen eben Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sind, sich die Gerichte in ihrem Land aber nicht sicher waren, wie sie die Situation mit Hinblick auf das EU-Recht auf Gleichbehandlung einstufen sollten, haben die Gerichte den Europäischen Gerichtshof angefragt. Und was ist passiert? In Leipzig hat zum Beispiel eine arbeitslose, alleinerziehende Mutter ohne Ausbildung aus Rumänien Grundsicherung für sich und ihr Kind beantragt. Das hat das Jobcenter aber zweimal abgelehnt. Dann ist die Frau vor Gericht gezogen, vor das Sozialgericht, und das hat der Entscheidung vom Jobcenter grundsätzlich zugestimmt, war sich aber unsicher, ob es mit den Richtlinien der EU in Widerspruch steht. Weil wenn die Frau eine deutsche Staatsbürgerin in derselben Situation gewesen wäre, dann hätte sie ein Recht auf Grundsicherung gehabt. Und damit wären ja die Mutter und ihr Kind aus Rumänien diskriminiert. Und wie wurde der Europäische Gerichtshof dann in der Sache tätig? Der hat anhand europäischer Richtlinien dann eben beurteilt, ob die Frau die Bedingungen erfüllt, um wie eine deutsche Staatsbürgerin behandelt zu werden. Ja und? Die Bedingungen waren dann nicht erfüllt. Wie? Sie hatten doch ihre EU-Pässe und wohnten in Leipzig. Tja, das hat eben nicht gereicht. Ausschlaggebend für den Europäischen Gerichtshof war nämlich, dass die Frau aus Rumänien nie erwerbstätig war und dem Jobcenter nach auch nicht arbeitssuchend. Und damit entfällt die Pflicht für den deutschen Staat, ihr dieselben Leistungen wie einer deutschen Staatsbürgerin zu geben. Also, wenn ich als Unionsbürger oder Unionsbürgerin in einem anderen EU-Land als dem, aus dem ich komme, nicht arbeite oder keine Arbeit suche, bin ich nicht ganz ein Unionsbürger. In Berlin gab es kurz darauf, dann 2015, einen ähnlichen Fall. Da war es eine schwedische Familie wieder mit einem alleinerziehenden Elternteil. Die Mutter und eins der Kinder haben gearbeitet. Bis zu dem Moment, wo sie sich arbeitslos melden mussten, hatten beide, zeitweise und mit Unterbrechung, gejobbt. Daraufhin hat das Jobcenter der Familie Arbeitslosengeld und Grundsicherung gewährt. Ja, schön, dass es manchmal auch klappt. Ja, wart ab. In derselben Zeit, ganz unabhängig von unserem Fall, hat die deutsche Regierung einen Vorbehalt in Bezug auf das europäische Fürsorgeabkommen erklärt. Sie hat sich also aus der Pflicht genommen, in jedem Fall und immer gleiche Leistungen für Unionsbürgerinnen und Bürger zu zahlen, wie für deutsche Staatsangehörige. Ja, ich find's auch schwer nachvollziehbar. Wie abstrakt das auch immer klingen mag, es hatte doch direkte Konsequenzen für die Familie. Das Jobcenter hat den Vorbehalt zum Anlass genommen, alle Leistungen zu streichen. Das geht doch nicht. Ja, das hat die Familie auch so gesehen und ist vor Gericht gezogen. Und das Gericht hat die Entscheidung des Jobcenters als rechtswidrig eingestuft und aufgehoben. Das Jobcenter hat aber nicht locker gelassen und darauf bestanden, dass sie als arbeitssuchende Unionsbürgerinnen kein Recht auf Sozialhilfe haben. Das Sozialgericht hat den Einwand zwar akzeptiert, aber weil Mutter und Tochter tatsächlich gearbeitet hatten, wollte das Sozialgericht auf Nummer sicher gehen und hat den Europäischen Gerichtshof angefragt, ob hier die beiden EU-Bürgerinnen damit nicht doch diskriminiert werden. Und? Die Entscheidung des Gerichts war okay. Der Europäische Gerichtshof hat keinen Anlass gesehen, der Entscheidung zu widersprechen. Weil die beiden nicht mehr gearbeitet haben? Aus der Sicht vom Europäischen Gerichtshof ja. Das heißt, wie ich schon sagte, wenn eine Unionsbürgerin keinen Job mehr hat, dann fliegt sie aus dem Sozialversorgungssystem des jeweiligen Landes raus. Ja. In der Europäischen Union definiert die Arbeit auf jeden Fall maßgeblich den Status von EU-Bürgerinnen und Bürgern, wenn es um Sozialleistungen geht. Aber es gibt Veränderungen. Und letztens musste das Jobcenter die auch schlucken. Gibt's noch so ein Europa-Urteil? Ja, genau. Über die Urteile vom Gerichtshof können diese Veränderungen in der Europäischen Union nachverfolgt werden. Es ist so, Rechtsvorschriften werden vom Europäischen Parlament, also Abgeordneten, die jedes Land alle 5 Jahre in Wahlen bestimmt, zusammen mit dem EU-Ministerrat verabschiedet. Damit die Interessen aller Mitgliedstaaten berücksichtigt werden können, sind die Vorschriften eher offen und vage gefasst. Mhm. Das gibt dem Europäischen Gerichtshof aber eine riesige Aufgabe. Bei einem Streit muss er zum Beispiel die Lücken und Freiräume der Richtlinien und die Besonderheiten der nationalen Gesetze zusammenstricken und auslegen. Das gibt dem Gerichtshof aber auch eine wichtige Rolle. Seine Urteile sind dann handfeste Vorgaben, wie sich diese Vorschriften im Alltag niederschlagen. Und zwar nicht nur für Parteien im Rechtsstreit, sondern auch für zukünftige Urteile als sogenannte Präzedenzfälle. Das heißt, dass durch diese Urteile arbeitslose Unionsbürger in der Zukunft keine Chance auf Grundsicherung in einem anderen Unionsstaat als dem eigenen haben. Eben nicht. 5 Jahre nach diesem Urteil ist ein alleinerziehender polnischer Vater mit seinen beiden Kindern nach Düsseldorf gezogen. Er ist ja auch EU-Bürger und hat zu der Zeit als Fachkraft gearbeitet, als Schlosser. Und seine beiden Kinder, die hat er eingeschult. Das ist nicht nur seine Pflicht, sondern auch deren Recht. So. Später, wegen einer Arbeitsunfähigkeit, hat der Vater dann aber seine Arbeit verloren. Das Jobcenter hat der Familie Grundsicherung und Arbeitslosengeld gewährt. Nach 6 Monaten, in denen er dann arbeitssuchend war, hat das Jobcenter die Leistung aber aufgehoben. Begründung, weil nach dieser Frist das Recht auf Gleichbehandlung endet. Ein halbes Jahr später hat der Vater wieder einen Job gefunden und rückwirkend auf Leistungen beim Sozialgericht geklagt. Das ist doch wie beim letzten Fall. Das ist ja chancenlos. Tja, in diesem Fall hatte das deutsche Gericht auch wieder Zweifel wegen der Gleichbehandlung. Aber diesmal nicht wegen dem Vater, sondern wegen den eingeschulten Kindern. Das verstehe ich nicht. Was haben die Kinder mit dem Jobcenter zu tun? Die Kinder haben ein Recht auf Bildung und ein Recht auf elterliche Fürsorge. Das steht in den EU-Richtlinien zur Gleichbehandlung und Chancengleichheit. Und wie hat der Europäische Gerichtshof in diesem Fall dann entschieden? Im Gegensatz zu den 2 anderen Fällen hat der Gerichtshof entschieden, dass die Aufhebung der Leistungen vom Jobcenter den Antidiskriminierungs- und Gleichbehandlungsrichtlinien der EU widersprochen haben. Ja, denn das würde ja heißen, dass der Vater zwar ein Aufenthaltsrecht hat, aber keine Grundsicherung, er müsste also das Land verlassen. Das Recht seiner Kinder auf Ausbildung und Zuwendung hat ihn dann gerettet. Klar, aber dabei spielt sicherlich auch eine wichtige Rolle, dass der Vater bald wieder eine Arbeit gefunden hatte und somit das System nicht übermäßig belastet hat. Trotzdem hat der Europäische Gerichtshof gegenüber dem Jobcenter den Geltungsbereich der Gleichbehandlung von Unionsbürgerinnen und Bürgern erweitert. Sie sind jetzt nicht nur Arbeitnehmende, sondern können auch sorgepflichtige Eltern sein. So hat der Europäische Gerichtshof dem Jobcenter also auch eine Rolle bei der europäischen Integration zugeschrieben. Gut so, aber widerspricht sich der Gerichtshof damit dann nicht selbst? Nee, eine ähnliche Situation kann mit den neuen Richtlinien oder eben aufgrund erweiterter Betrachtung der begleitenden Umstände anders interpretiert werden. Das neue Urteil spiegelt auch die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zwischen 2015 und 2020 wider. Gleichbehandlung ist europaweit ein wichtiges Thema geworden, gerade in der Arbeitswelt.